Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, 5. Oktober 1787. Mein letzter Brief wird dich überzeugt haben, dass mich der verunglückte Plan auf die Hofratstelle nicht so sehr niedergeschlagen hat, als du aus einem älteren Briefe zu vermuten scheinst. Ich habe vielleicht mit zu viel Bitterkeit und Lebhaftigkeit von der Kabale geschrieben, die mich verdroß, aber dass ich nichts weniger als mutlos dabei gewesen bin, können mir die anderen bezeugen. Hoffentlich ist deine Unpässlichkeit, von der du schreibst, nun ganz vorüber. Ärgere dich nicht über Koch, vielleicht hat er das Geld einem Kaufmann auf die Leipziger Messe mitgegeben. Beid wollte nur bis Neujahr prolongieren. Ich habe ihn an dich verwiesen, wenn du zurückkommst und unterdessen nur mein Giro verlängert, welches nur bis zum Zahltage gilt, womit er einstweilen zufrieden war. Von der Aufführung des Carlos in Leipzig haben wir unzusammenhängende Nachrichten aus nicht sehr zuverlässigen Quellen. Bei der ersten Aufführung soll man viel Bravo gerufen haben, ohne gerade die Schauspieler zu meinen. Hanke ist ausgepocht worden. Das Leipziger Publikum scheint sich etwas zu bessern. Iflands moralische Stücke »Der Mönch von Karmel« und ein Stück vom Grafen Brühl sollen nicht gefallen haben. Dagegen aber die Geschwister sehr gut aufgenommen worden seien. Du gehst unbarmherzig mit meiner alten Liebschaft um. Ich wollte was darum geben, wenn du zur Strafe dich noch in sie verlieben müsstest. Auf Charlottes Antwort bin ich begierig. Ich sehe nicht ein, warum ihr mein Brief zu vernünftig ist. Nach deinem vorigen Briefe kann die Ankunft des Herrn von Kalb nicht mehr entfernt sein, also wirst du uns bald von deiner Zurückkunft bestimmt schreiben können. Hier ist nichts vorgefallen, das dich interessieren könnte. Dorschen hat angefangen, in der Seidelmannschen Manier zu zeichnen und mit Erfolg. Jetzt kopiert sie die Seidelmannsche Zeichnung nach dem Christuskopfe von Annibal Carracci auf der Galerie. Beckers Heirat wird noch vor Weihnachten vollzogen. Gotthards Gedichte haben uns nicht sonderlich behagt. Versifikation und Sprache hat er in der Gewalt. Darum gelingen ihm Übersetzungen fast immer als »Das Du und Sie« nach Voltaire, »Der Dorfkirchhof« nach Gray. Aber seine eigenen Ideen sind größtenteils alltäglich und er tischt sie oft in einem sehr langweiligen Schwall von Worten auf. Die schien uns auch bei der Flucht der Jugend der Fall zu sein, obgleich einzelne hübsche Stellen darin sind. Von Blumauers Gedichten haben uns einige viel Spaß gemacht, nur fällt der plumpe Ton oft ins Ekelhafte. Ein hübsches Lied haben wir darin gefunden. Der Messkatalogus ist sehr arm. Auf Herders Persepolis bin ich sehr begierig. Blanchard soll, wie er nach Leipzig gekommen ist, erst erfahren haben, dass es einen Kurfürsten von Sachsen gibt. Vielleicht kommt er noch nach Dresden. Er soll nicht mit seiner Einnahme in Leipzig zufrieden sein. Lebe wohl, alle grüßen, empfiehl mich Charlotten. Körner.